Ein deutsches Märchen. Die Lady und der Löwe. Es war einmal ein Kaufmann, der drei Töchter hatte. Er liebte sie sehr, besonders Amelia, seine Jüngste, denn sie war seine Favoritin. Eines Tages, als er zu einer langen Reise aufbrach, um ein Projekt zu leiten, fragte er seine Töchter, was er ihnen mitbringen sollte. Ich würde mich über ein schönes Set glänzender Perlen freuen. Ich hätte gerne ein Set funkelnde Diamanten. Lieber Vater, ich hätte gerne eine schöne singende Nachtigall. Sehr gut, meine Kinder. Wenn ich das schaffe, werde ich das alles mitbringen. Er verabschiedete sich von seinen Töchtern und ging. Der Kaufmann kaufte Perlen für seine älteste Tochter und die Diamanten für seine zweite Tochter. Er suchte überall nach einer singenden Nachtigall, aber es war alles umsonst. Das machte ihm Sorgen. Amelia war ja seine Favoritin, die er nicht enttäuschen wollte. Sein Weg führte ihn in einen Wald. Er ging weiter und weiter, bis er ein prächtiges Schloss mit einem hohen Baum an der Seite sah. Auf diesem Baum saß eine schöne Nachtigall und sang melodiös. Ah, ich habe dich zur richtigen Zeit erwischt. Klettere den Baum hoch und hol die Nachtigall für meine Tochter. Gerade als sich der Diener dem Baum nähern wollte, sprang ein Löwe hinter dem Baum hervor und brüllte so laut, dass die Blätter am Baum zitterten. Wer wagt es, meine Nachtigall zu stehlen? Ich werde dich auffressen. Oh, entschuldige, mächtiger Löwe. Ich wusste nicht, dass der Vogel dir gehört. Bitte verschont mein Leben. Ich werde dir ein Lösegeld für meine Fehler bezahlen. Nichts kann dich retten, wenn du nicht versprichst, mir das Erste zu geben, was du bei deiner Rückkehr nach Hause antriffst. Wenn du zustimmst, werde ich dein Leben verschonen und dir auch den Vogel geben. Doch, aber wenn es meine Amelia ist? Keine Sorge, der Herr. Es ist nicht notwendig, dass deine Tochter die Erste ist, die dich trifft. Es könnte auch eine Katze oder ein Hund sein. Das überzeugte den Kaufmann. Er nahm die Nachtigall und gab dem Löwen sein Versprechen und ging wieder zurück nach Hause. Als der Kaufmann zu Hause ankam, rannte seine jüngste Tochter Amelia auf ihn zu und umarmte ihn fest. Nachdem sie gesehen hatte, dass er die Nachtigall mitgebracht hatte, war sie voller Freude. Der Kaufmann konnte sich nicht freuen und begann zu weinen. Meine liebe Amelia, sie hat mich viel gekostet. Ich musste dem Löwenprinzen versprechen, dass ich ihm die erste Person schicken werde, die ich treffe. Ich fürchte, dass er dich in Stücke reißen wird, wenn er dich in seine Macht hat. Der Kaufmann erklärte alles, was passiert war. Oh Vater, ein Versprechen ist ein Versprechen und es muss erfüllt werden. Ich gehe zum Löwenprinzen. Nein, bitte, er wird dich töten. Nichts kann ändern, was das Schicksal vorgesehen hat. Das hast du uns beigebracht, Vater. Der Kaufmann war verblüfft. Keine Sorge, Vater. Mein Herz sagt mir, dass es mir gut gehen wird. Hör auf, dein Herz ist immer richtig. Auch das hast du uns beigebracht. Am nächsten Tag ging Amelia in den Wald, während ihr Vater und ihre Schwestern weinten, als sie ihr zum Abschied winkten. Ich hoffe, der Löwenprinz ist gut zu ihr und wir sehen deine kleine Schwester wieder. Der Löwe war eigentlich ein verzauberter Prinz. Tagsüber war er ein mächtiger Löwe, so wie seine ganze Gefolgschaft. Und nachts verwandelten sie sich wieder in menschliche Gestalt. Als Amelia den Wald erreichte, wurde sie freundlich empfangen und in einer goldenen Kutsche, angeführt von Löwen, zur Burg gebracht. Als Amelia die Burg betrat, wurde sie von einem Löwenrudel mit vielen Geschenken begrüßt. Willkommen, meine schöne Königin! Ich sehe, dass dein Vater zu seinem Versprechen gehalten hat. Und ich bin froh, dass du der Erste warst, der ihn gesehen hat. Denn du bist sehr schön. Ich fühle mich geehrt, dich als meine Frau zu haben. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, aber ich teile dein Glück nicht, da ich mich vor dir fürchte. In diesem Moment leuchtete ein Strahl des Mondlichts durch das Fenster und der Löwenprinz verwandelte sich vor ihr in einen hübschen Prinzen zurück. Ich bin eigentlich ein Prinz und wir sind an einen Zauber gebunden, der uns bei Tag zu Löwen macht. Amelia lächelte, weil sie glücklich und verliebt in den Löwenprinzen war. Amelia stimmte zu, den Prinzen zu heiraten und die prachtvolle Hochzeit fand sofort statt. Sie lebten glücklich zusammen, wie Löwen es würden. Sie schliefen den Tag durch und waren die ganze Nacht wach. Eines Tages kam der Löwenprinz zu ihr und sagte, »Morgen findet im Haus deines Vaters ein Fest statt, um die Hochzeit deiner ältesten Schwester zu feiern. Wenn du willst, können die Löwen dich begleiten.« »Das wäre so schön. Ich freue mich sehr, meinen Vater zu sehen.« »Dann werde ich sofort die Löwen rufen, und sie werden dich mit großem Stil dorthin bringen.« »Aber, mein Prinz, ich werde nicht allein gehen. Ihr werdet auch mitkommen.« »Meine Königin, es ist zu gefährlich, denn wenn mich auch nur ein kleiner Lichtstrahl berührt, werde ich zur Taube und müsste 7 Jahre lang herumfliegen.« »Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich darum kümmern, dass du sicher bist und dich vor jedem Lichtstrahl schützen.« Und so machten sich der Prinz und die Prinzessin auf den Weg zur Hochzeit. Der Kaufmann und seine Töchter freuten sich über den Anblick von Amelia und waren erfreut, den Löwenprinzen kennenzulernen. Liebevoll begrüßten sie den Löwenprinzen. Die Prinzessin ließ einen großen Saal mit so dicken Mauern errichten, dass kein Lichtstrahl durch sie hindurchdringen konnte. Hier sollte sich der Löwe zurückziehen, wenn die Fackeln und Kerzen angezündet wurden. Aber da das Holz frisch war, spaltete es sich auf und verursachte einen so kleinen Riss, dass, als die Prozession von Menschen mit Fackeln und Lichtern von der Hochzeit zurückkam, ein kleiner, etwa haargroßer Lichtstrahl auf den Löwenprinzen fiel. Innerhalb einer Sekunde verwandelte sich der Löwenprinz in eine Taube. Als Amelia zurückkam, sah sie nichts als eine weiße Taube, die dort saß. »In den nächsten 7 Jahren werde ich herumfliegen müssen und bei jedem 7. Schritt werde ich eine weiße Feder fallen lassen. Und wenn du ihr folgst, kannst du mich befreien.« Prinzessin Amelia folgte der weißen Taube, da bei jedem 7. Schritt eine weiße Feder fiel, um ihr den Weg zu zeigen. Fast 7 Jahre vergingen, die Amelia der Spur der weißen Federn den ganzen Weg ohne Pause folgte. »Oh, ich bin so froh, dass diese 7 Jahre fast vorbei sind. Wir werden bald frei von unseren Problemen sein.« Aber es würde lange dauern, bis Prinzessin Amelia und der Prinz frei sein sollten. Eines Tages hörten die weißen Federn auf zu fallen und Amelia war besorgt. »Niemand kann mir dabei helfen.« Prinzessin Amelia kletterte auf einen Baum und rief zur Sonne. »O Sonne! So hell strahlst du, von Tälern bis zu den Berggipfeln, von anderen Ländern bis zu meinem. Weißt du, wo ich meine weiße Taube finden kann?« »Nein, kleines Kind, ich habe keine weiße Taube gesehen. Aber nimm diese kleine Truhe und benutze sie, wenn du sie dringend brauchst.« »Ich danke dir vielmals.« Prinzessin Amelia suchte weiter und weiter nach ihrem Prinzen, bis es dunkel wurde. Als der Mond schien, ging sie zum Mond und fragte, »O schöner Mond! Du strahlst die ganze Nacht, über Feld und Wald. Hast du eine weiße Taube vorbeifliegen sehen?« »Nein, habe ich nicht. Aber hier ist ein Ei. Breche es auf, wenn du es brauchst.« Prinzessin Amelia dankte dem Mond und suchte weiter nach dem Prinzen. Als der Nachtwind wehte, fragte sie, »Du bläst zwischen all den Bäumen und Blättern. Hast du eine weiße Taube vorbeifliegen sehen?« »Ich habe die weiße Taube gesehen. Sie ist zum Kaspischen Meer geflogen, wo sie die Form eines Löwen angenommen hat und jetzt mit einem mächtigen Drachen kämpft, der eine verzauberte Prinzessin namens Asteria sei. Hier ist ein Zauberstab. Gehe zum Kaspischen Meer und richte ihn auf den Drachen und sprich Abracadabra. Danach wird der Löwe in der Lage sein, den Drachen zu beherrschen, und beide werden ihre menschliche Gestalt wieder erlangen. Als nächstes finde einen majestätischen, geflügelten Greif, der am Kaspischen Meer wohnt. Spring mit deinem geliebten Prinzen auf seinen Rücken und er wird dich über das Meer bringen. Lass den Zauberstab fallen, wenn ihr mitten im Meer seid, und aus ihm sprießen sofort hohe Bäume, die den Greif die Richtung weisen, das Meer zu überqueren.« Amelia dankte dem Wind und machte sich auf den Weg. Als sie das Kaspische Meer erreichte, fand sie den Löwenprinzen und den Drachen im Kampf. Sie nahm sofort ihren Zauberstab und zeigte ihn auf den Drachen. Abracadabra! Die Magie des Stabes traf den Drachen und er fiel auf den Boden. Der Löwenprinz legte seine Pfote auf den Kopf des Drachen und verwandelte sich sofort in seine menschliche Gestalt zurück. Auch der Drache kehrte zu seiner menschlichen Gestalt zurück und verwandelte sich in Prinzessin Asteria. Gerade als sie befreit waren, sah Prinzessin Asteria den Löwenprinzen an und verliebte sich in ihn. Sie verzauberte ihn sofort, nahm den Prinzen in die Arme und verschwand mit ihm auf magische Weise. Nein! Prinzessin Amelia weinte um ihren geliebten Prinzen, aber gerade jetzt wehte eine sanfte Brise Wind und gab ihr Mut. Ich werde dorthin gehen, wo die Winde wehen. Und ich werde so lange gehen, bis die Sonne am Horizont untergeht und wieder aufgeht. Ich werde meinen Prinzen überall suchen. Sie sprang auf den Rücken des Greifs und folgten der Windrichtung. Sie flogen immer weiter, bis sie zu einer Burg kamen und der Wind aufhörte zu wehen. Amelia verstand, dass hier ihr Prinz war. Sie dankte dem Greif und betrat dann das Schloss. Als sie mit dem Volk des Königreichs sprach, erzählten sie ihr von dem großen Fest, das zur Feier der kommenden Hochzeit des Prinzen mit der Prinzessin stattfinden sollte. Oh Gott, hilf mir! Jetzt öffnete Amelia die kleine Truhe der Sonne. Und es erschien ein schönes Kleid, so strahlend wie die Sonne selbst. Sie knackte auch das Ei, das ihr der Mond gegeben hatte, und heraus kam ein goldenes Huhn. Sie betrat die Burg, trug das Kleid, trug die goldene Henne. Alle sahen sie mit Erstaunen an. Auch die zukünftige Braut. Prinzessin Asteria war so begeistert von Amelias Kleid und der goldenen Henne, dass sie sofort auf sie zuging. Dieses Kleid ist so wunderschön. Ich würde es dir gerne zusammen mit der Henne abkaufen. Du kannst es haben, aber im Gegenzug musst du mich heute Abend mit dem Bräutigam in seiner Kammer sprechen lassen. Prinzessin Asteria zögerte, aber sie wollte das Kleid und die Henne so sehr, dass sie schließlich zustimmte. Später in der Nacht befahl sie dem Kammerdiener, dem Löwenprinzen, einen Schlaftrunk zu geben. Der Prinz, der in der Nähe war, hörte ein Gemurmel und fragte später den Kammerdiener, worum es ging. Der Kammerdiener gestand dem Prinzen, dass ihm befohlen wurde, in dieser Nacht in sein Getränk Schlafpulver zu schütten, damit er schliefe, wenn Amelia mit ihm im Zimmer sein würde. Gieß das aus und bewahre es an meinem Bett auf. In dieser Nacht, als der Mond hell schien, wurde Prinzessin Amelia in die Kammer gebracht, um mit dem Prinzen zu sprechen. Der Löwenprinz tat unterdessen so, als würde er schlafen. In den letzten 7 Jahren bin ich dir gefolgt, als du um die Welt geflogen bist. Ich war bei der Sonne und dem Mond und den 4 Winden, um nach dir zu suchen. Ich habe dir geholfen, den Drachen zu besiegen. Hast du mich vergessen? Er erkannte sofort die Stimme seiner geliebten Frau wieder. Zum ersten Mal bin ich wirklich frei, denn es war alles wie im Traum. Prinzessin Asteria hatte mich verzaubert und ließ mich dich vergessen, meine Liebe. Aber deine Liebe ist so stark und hat den Zauber gebrochen. Oh, mein Prinz, ich bin bis ans Ende der Welt gegangen, um dich zu finden. Wie froh bin ich, dich endlich wieder zu haben. Lasst uns beeilen und von diesem Ort verschwinden, bevor die verzauberte Prinzessin uns findet. Der Prinz und die Prinzessin schlichen sich leise aus dem Schloss, denn sie befürchteten, dass die Prinzessin Asteria sie erwischen könnte. Sie bestiegen den Greif, der sie über das Kaspische Meer trug, und sie zurück zu ihrer Burg im Wald brachte. Als sie nach Hause kamen, verwandelten sich alle Löwen in ihre menschliche Gestalt zurück und freuten sich. Der Löwenprinz konnte Prinzessin Amelia nicht genug danken. Er liebte sie sehr, denn es war ihre Entschlossenheit und ihr Wille, die ihnen das Glück in ihrem Leben endlich zurückgebracht hatten.